Außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Schönen guten Abend zu Radio Glasnost. Wir freuen uns, euch mal wieder mit gezielter Desinformation und knallharten Lügen versorgen zu können. Das jedenfalls behauptet ein E. Haarlenz in der Mai-Ausgabe des Funkamateurs. Der Funkamateur ist eine Publikation der Gesellschaft für Sport und Technik. Leider versäumt er es offen zu legen, was denn nun gelogen ist. Aber dafür weiß er, dass Radio Glasnost die Unterstützung von Westberliner und bundesdeutschen Politikern genießt. Das ist uns zwar neu, aber vielleicht hat der Funkamateur ja bessere Kontakte zu diesen Herrschaften als wir. Anyway, glaubt, was ihr wollt, eine Garantie auf die Wahrheit gibt es in den Medien sowieso nicht. Man kann auch nur versuchen, die Komplexität und Widersprüchlichkeit der Wirklichkeit abzubilden. Damit wären wir dann auch schon bei einer der 20 Thesen, die auf dem Kirchentag in Halle formuliert wurden. Kirchentag in Halle und Kirchentag von unten bilden den Schwerpunkt der heutigen Sendung. Ganz zum Schluss kommen wir dann noch auf die Friedenswerkstatt zu sprechen. Aber bei aller Dokumentationspflicht kommt die Musik nicht zu kurz. Bis auf eine klitzekleine Ausnahme werden wir mal wieder nur echt DDR-Independent-Band spielen. Damit fangen wir am besten gleich an, die Montagsband aus Jena mit Baby Come Here. Gestern ging er zu Ende, der Kirchentag in Halle. Als letzter in einer Reihe von Kirchentagen stand er unter dem Titel Umkehr führt weiter, wo gesellschaftliche Erneuerung nötig wird. Die Diskussion stand allerdings unter dem Schatten der staatlichen Zensur dreier Kirchenblätter. Auch aus der monatlichen Rundfunksendung Nachrichten aus dem kirchlichen Leben mussten Meldungen über die Kirchentage und über den Dialog zwischen Christen und Marxisten herausgenommen werden. Der wöchentlich erscheinende evangelische Nachrichtendienst konnte nicht ausgeliefert werden. Soweit so schlecht. Eigentlicher Top-Act des Kirchentages waren die 20 Thesen des Wittenberger Pfarrers Friedrich Schorlemmer. Zumindest hat er sie vorgetragen. Entwickelt wurden sie von einer Vorbereitungsgruppe und diese orientiert sich eng an der jüngeren Entwicklung in der Sowjetunion. Thesen zur gesellschaftlichen Erneuerung. Erstens, weil wir uns als Christen in der Freiheit und Bindung des Glaubens mit verantwortlich und damit auch mit schuldig fühlen für das, was aus diesem Lande wird, halten wir es für nötig und geboten, dass wir unsere Angst, unser Misstrauen und unsere Erwartungslosigkeit überwinden, die Chancen der Umkehr sehen und ergreifen und einen Freimut gewinnen, aus dem wir in kritischer Solidarität auf die Erneuerung unserer Gesellschaft drängen. Zweitens, weil sich in der Gesellschaft Gleichgültigkeit, Resignation und Stagnation ausbreiten und sich die Zahl der Menschen erhöht, die sich deshalb zurückziehen oder hier nicht mehr leben wollen, halten wir es für nötig, darüber offen zu reden und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so umzugestalten, dass mehr Bürger gesellschaftliche Mitarbeit als sinnvoll erleben. Drittens, weil sich auch in der Entwicklung sozialistischer Staaten gezeigt hat, wie es durch Bürokratismus und Amtsmissbrauch, Konformismus und Dogmatismus, Behördenwillkür und Obrigkeitsfurcht zur gesellschaftlichen Depression kommt und dem Sozialismus in seinem Wesen geschadet wird, halten wir es für dringlich, solche Erscheinungen offenzulegen und auch bei uns auftretende Missstände zu überwinden. Viertens, weil jeder Bürger einen legitimen Anspruch auf umfassende Informationen über alle relevanten Lebensfragen hat, halten wir es für erforderlich, unsere Medienpolitik so zu verändern, dass die Komplexität und Widersprüchlichkeit der Wirklichkeit wiedergespiegelt wird, um eine eigene Urteilsbildung zu ermöglichen und bewusstes Handeln zu fördern. Fünftens, weil eine andauernde Erfolgsbilanz die Sicht durch die rosarote Brille, das Weglassen bzw. Verschweigen von Fehlern, Missständen und Wahrheiten nicht dazu anregen, angestaute Probleme in Angriff zu nehmen, halten wir es für dringlich, ein von Offenheit, Wahrhaftigkeit und kritischer Verantwortungsbereitschaft geprägtes gesellschaftliches Klima zu schaffen. Sechstens, weil das bisherige Wahlsystem den Wettstreit behindert hat, halten wir es für erforderlich, bei allen Wahlen erkennbare Entscheidungsmöglichkeiten zwischen mehreren Kandidaten zuzulassen. Siebtens, weil ein gesellschaftliches Bewusstsein sowie eine staatsbürgerliche Mitwirkung nur von Bürgern erwartet werden können, die sich als mündig erfahren, halten wir es für erforderlich, die Mitbestimmungsmöglichkeiten in allen gesellschaftlichen Bereichen spürbar zu erweitern, die Entscheidungen von Behörden zu begründen und damit einsichtig zu machen. Achtens, weil sich das Eingabengesetz nicht als hinreichend erwiesen hat und Behördenentscheidungen schwer anfechtbar geblieben sind, halten wir es für erforderlich, eine unabhängige Verwaltungsgerichtsbarkeit einzurichten. Neuntens, weil das Strafgesetzbuch und der Strafvollzug in vielen den humanistischen Menschenbild und den Idealen einer neuen Gesellschaft nicht entsprechen, halten wir es für erforderlich, eine Revision in Sprache, Inhalt und Praxis vorzunehmen. Zehntens, weil nur eine lebendige Kultur des Streits um die Wahrheit und um den besten Weg des menschlichen Miteinanders zu einer humanen, gerechten und überlebensfähigen Welt führen, halten wir es für erforderlich, dass die Kommunisten auf das mit Macht ausgeübte Wahrheitsmonopol und auf den prinzipiellen gesellschaftlichen Überlegenheitsanspruch verzichten. Elftens, weil die nach außen gerichtete Friedenspolitik unseres Landes dann glaubhafter und wirksamer wird, wenn sie mit der gleichen Beharrlichkeit auch innerhalb der Gesellschaft bewährt wird, halten wir es für dringlich, im gesamten Erziehungskonzept vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung und darüber hinaus aus dem jetzigen System der Wehrerziehung in ein neues System der friedlichen Konfliktbewältigung überzugehen. Zwölftens, weil der Olof Palme Friedensmarsch in der DDR neben seinen abrüstungspolitischen Impulsen ein erster öffentlich wirksamer Schritt zur Überwindung der inneren Abgrenzungspraxis von Staat und Kirche war, halten wir es für erforderlich, diesen offenen und öffentlichen Dialog zur Vertrauensbildung zwischen den Völkern und in unserem Land weiterzuführen. 13. Weil es ein unbegreiflicher Anachronismus ist, wenn ausgerechnet die Grenzen zwischen den sozialistischen Staaten so wenig durchlässig sind, halten wir es für erforderlich, die politischen, sozialökonomischen, juristischen und geistigen Bedingungen für die Freizügigkeit der Begegnungen zu schaffen. 14. Weil es auch bei uns Abwehr- oder gar Überlegenheitsgefühle gegenüber Menschen aus Osteuropa und aus der Dritten Welt gibt, halten wir es für erforderlich, die Vorurteile auf allen Ebenen zu bearbeiten und mehr Möglichkeiten für gegenseitiges Verstehen und Verständigung zu schaffen. 15. Weil wir in einer vielfältig verflochtenen Welt leben und auch der ferne Nächste unser Nächster geworden ist, halten wir es für nötig, unsere Orientierung auf die materiell arm gemachten Völker statt auf den reichen Westen zu richten, eine Kultur des Teilens einzuüben, das Konzept Abrüstung für Entwicklung konkret zu unterstützen und auf eine gerechte Weltwirtschaftsordnung hinzuwirken. 16. Weil unser machtförmiger Umgang mit der uns umgebenden Welt uns angesichts seiner zerstörerischen Folgen ohnmächtig zu machen droht, halten wir es für dringlich, einen grundlegenden Bewusstseinswandel durch eine offenlegende gesamtgesellschaftliche Diskussion über die vitalen Herausforderungen der Zukunft zu beginnen, unsere bisherigen gesellschaftlichen Zielsetzungen zu überprüfen, ein neues Denken zu entwickeln und nach lebensverträglichen Werten und Verhaltensweisen zu suchen. 17. Weil das Bewusstsein für den wahren Wert der Produkte gering ist, halten wir es für erforderlich, die Preise für Grundnahrungsmittel, Wohnen und Energie so zu gestalten, dass nicht weiter achtlos damit umgegangen wird. 18. Weil Energiesparen eine der Hauptaufgaben unserer Wirtschaft sein muss und die Energieverschwendung noch immer unvertretbar hoch ist, halten wir es für dringlich erforderlich, alles für die Senkung des Energieverbrauchs zu tun, indem konsequenter über Aufwendungen und Gefahren der Energieerzeugung informiert, die materiell-technische Basis zur rationellen Energieausnutzung geschaffen und alternative Energiegewinnung und deren Nutzung materiell stimuliert wird. 19. Weil wir die Erde unseren Kindern und Enkeln lebenswert zu hinterlassen haben, halten wir es für dringlich, dass gerade in einem sozialistischen Land der Konflikt zwischen Ökologie und Ökonomie keinen Verlierer mehr hat. 20. Weil die kommende Generation auf die bedrängten Zukunftsprobleme vorbereitet werden muss, halten wir es für erforderlich, dass der Erziehungs- und Bildungsprozess kreativer, naturnäher und ganzheitlicher wird, die Ehrfurcht vor dem Leben Priorität bekommt vor der Herrschaft über das Leben und Übungsfeld wird für gesellschaftliche Erfindungen. Wir werden erfahren, dass wir durch diese Erneuerung Leben gewinnen, Aber sind wir persönlich bereit, die Schwierigkeit auf diesem Weg zu tragen? Die Wittenberger Vorbereitungsgruppe schlägt vor, diese Thesen in die Gespräche auf dem Kirchentag und darüber hinaus aufzunehmen. Wir wollen Gewohnheiten und Strukturen in Frage stellen und zur Umkehr ermutigen. Wittenberg am Johannistag 1988. Kurz vom Kirchentag in Halle nach Görlitz, wo vom 3. bis 5. Juni der erste Kirchentag stattfand. Umkehr hilft Leben war das Motto in Görlitz. Dominierend waren die Themen Ausreise und Abgrenzung. Ein offener Brief wurde dort von drei Gruppen der Solidarischen Kirche, der Gruppe Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung und Vertretern der Bartholomäusgemeinde Berlin vorgestellt. Es geht dabei nicht nur um neues Denken, sondern auch um neues Handeln. Gegenwärtig sehen wir Chancen für grundlegende Veränderungen in unserem Land in dem Maße, wie wir uns selbst zu einem neuen Handeln am Ort entschließen. Mit diesem Brief wollen wir uns an der Suche nach Maßstäben und konkreten Schritten für einen gesellschaftspolitischen Wandel beteiligen. Denken wir noch einmal an den Antrag Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Eine öffentliche Diskussion, etwa über die Kontaktverbote und Meldepflichten, das Privilegiensystem, zum Beispiel in Reisefragen oder das Ausreiseproblem, gibt es nach wie vor nicht. Der gesellschaftliche Dialog über die drängenden Probleme unseres Landes wird noch immer verweigert. Nach unserem Eindruck ist die öffentliche Sprache ein Instrument zur Tabuisierung dieses Problems geworden. Bedienen nicht auch wir uns einer verschleiernden Sprache? Jesajas Mahnung zur Wahrhaftigkeit gilt in dieser Situation zuerst uns selbst. Die staatsbürgerlichen Freiheiten und die individuellen Menschenrechte sind Ziele der europäischen Tradition. Wir sind überzeugt, dass der Sozialismus diese gesellschaftlichen Errungenschaften politisch verwirklichen muss, wenn er überlebensfähig bleiben will. Erst durch die Demokratisierung unserer Gesellschaft, die Presse-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheiten einschließt, kann der Sozialismus zu einer annehmbaren Alternative zum liberalen Konsumkapitalismus des Westens werden. Die Gestalt unserer Gesellschaft muss im freien und öffentlichen Dialog und nicht mehr autoritär, ideologisch und administrativ von oben herab bestimmt werden. In dem Maße, wie ein solcher Abbau der innergesellschaftlichen Abgrenzung gelingt, wird die Mauer zwischen beiden deutschen Staaten überflüssig und kann durch eine Grenze ersetzt werden, die mehr verbindet als trennt. Auf diesem Wege können wir zur Überwindung der Teilung Europas beitragen. Haben wir den Mut zur Wahrheit? Verzerren wir nicht die Wahrheit, wenn wir uns um des eigenen Wohlergehens willen, dem Herrschaftsprinzip Abgrenzung, widerspruchslos beugen und es dadurch mitvollziehen? Die Wahrheit zu sagen kann heißen, öffentlich und wiederholt beim Namen zu nennen, was tabuisiert und verschwiegen wird. Fürbitte und Fürsprache zu halten, wo Menschen Unrecht geschieht. Zu widersprechen, wenn Stagnation als Fortschritt ausgegeben wird. Öffentlicher politischer Dialog und Demokratisierung bedingen einander. Nur durch Demokratisierung und Offenheit lassen sich die humanistischen Ziele des Sozialismus verwirklichen. Erst ein realer Meinungspluralismus in der Gesellschaft, der allen Bürgern die gleichen, selbstbestimmten Mitwirkungsmöglichkeiten bietet, wird die schöpferischen Energien der Menschen freisetzen. Durch Demokratisierung und Offenheit werden wir zu unverstellter Wahrnehmung unserer wirklichen Probleme gelangen. Wir werden unsere Verstrickung in die Bedrohung unserer Zeit deutlicher erkennen. Der Demokratisierungsprozess wird gelingen, wenn wir ihn nicht lediglich von oben erwarten. Unsere Aufgabe ist es, mit Mut und Fantasie Schritte zum Dialog zu wagen und auch unangenehme Informationen und unbequeme Meinungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Neues Handeln am Ort. Der Dialog, wahrhaftig geführt, beseitigt noch nicht gegenwärtiges Leiden, schon gar nicht das der Hungernden und Entrechteten in der dritten Welt. Er macht es im Gegenteil erst wirklich bewusst. Wenn die Menschen über die territorialen Grenzen hinweg in einen Dialog treten, der den Streit nicht ausschließt, statt sich voneinander abzugrenzen, kann die ideologische Weltkonfrontation überwunden werden. Dann wird auch die Abschreckungsdoktrin ihren Nährboden verlieren. We'll be right back. demokratiefanatischen Friseure aus Eisenach. Wir bleiben aber noch in Görlitz und beim Papier der drei Gruppen zu neuem Handeln. Der zweite Teil zeigt auf, wie das neue Handeln praktisch wird. Für den innergesellschaftlichen Dialog und die Überwindung weltweiter Abgrenzungstendenzen können wir nur dann glaubwürdig eintreten, wenn wir in unseren Kirchen und zwischen den Gemeinden verschiedener Konfessionen mit einem neuen Handeln beginnen. Sind wir nicht oft in der Gefahr, uns in Nischen einzurichten, in denen das geistliche Leben ausschließlich uns selbst gilt? Wird unser Glaube nicht leichtfertig, wenn wir kirchliches Handeln für die Welt vornehmlich an die zahlreichen Ämter delegieren? Doch das Hauptproblem unserer Gesellschaft bleibt die Demokratisierung. Nicht zuletzt die Veränderungen in der Sowjetunion regen uns an, über prinzipielle Fragen der gesellschaftspolitischen Erneuerung nachzudenken. Eine Reform des politischen Systems der Mitverantwortung, einschließlich des Wahlsystems und der Wahlverfahren, die Herausbildung eines öffentlichen Meinungspluralismus zu den drängenden Lebensproblemen im Land, etwa durch Gründung von Bürgerinitiativen, Zeitschriften und anderem, erscheinen uns unumgänglich. Die Demokratisierung wird ein längerer Prozess sein, der auf der kommunalen Ebene beginnen könnte. Dort spielen viele Fragen eine Rolle, die wir im Alltag unmittelbar spüren. Welche Erfahrungen bestimmen den Umgang mit den örtlichen Verwaltungen? Welche öffentlichen Aufgaben werden vernachlässigt, zum Beispiel Gesundheits-, Verkehrs-, Sozial- und Bauwesen? Wie sieht die rechtliche und soziale Situation von Ausländern in Betrieben und Ausbildungseinrichtungen aus? Welche Abhängigkeiten von übergeordneten Instanzen blockieren örtliche Eigeninitiativen? Wie sollen vorhandene Partnerschaften mit Städten außerhalb der DDR ausgestaltet und weitere abgeschlossen werden? Wie können ländliche Gebiete in diesen Austausch einbezogen werden? Welche wirtschaftlichen Probleme bestimmen das kommunale Leben? Auf welche Weise tragen örtliche Betriebe zur Zerstörung der Umwelt bei? Diese und andere Fragen stecken ein Feld ab, auf dem kommunale Demokratie entwickelt werden könnte. Als Anregung zur kritischen Mitwirkung an der kommunalen Öffentlichkeit schlagen wir vor, dass die im Abschnitt 3 des Gesetzes über die Wahlen zu den Volksvertretungen der DDR, Wahlgesetz vom 24. Juni 1976, in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Wahlgesetzes vom 28. Juni 1979 beschriebenen Möglichkeiten anlässlich der Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordnungsversammlungen, Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen 1989 wahrgenommen werden. Wir bitten die Arbeitskreise in Kirchengemeinden sowie die christlichen und anderen Initiativgruppen zu prüfen, ob sie als Kollektive im Sinne des § 17 des Wahlgesetzes der DDR einer Partei bzw. Massenorganisation der Nationalen Front der DDR Kandidatinnen bzw. Kandidaten zur Nominierung für den Wahlvorschlag der Nationalen Front vorschlagen sollten. Anmerkung: Das Prüfungs- und Vorschlagsrecht für die von den Parteien und Massenorganisationen aufzustellenden Kandidaten steht weder nach den § 17 und 18 des Wahlgesetzes der DDR noch nach der üblichen Praxis ausschließlich den Arbeitskollektiven der Kandidaten zu. Nach § 16 des Wahlgesetzes der DDR werden den Kandidaten für die Wahl von den Parteien und Massenorganisationen aufgestellt. Er schreibt jedoch nicht die Mitgliedschaft der Kandidaten in der betreffenden Partei oder Massenorganisation vor. Es dürfte vorteilhaft für die Aussichten des Wahlvorschlags sein, wenn sich die in einem Wahlkreis angesiedelten Kreise und Gruppen auf jeweils eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten für jede zu wählende Volksvertretung einigten. Diesen Konsensvorschlag könnten dann alle, die ihn außerhalb der betreffenden Gruppierung mittragen, durch unterstützende Schreiben an die entsprechende Partei oder Massenorganisation Gewicht verleihen. We'll be right back. verbittert. Die alte Gänsehaut, die ist geschliffen an der Zeit. Nur die Zweisamkeit noch nach dem Orgasmus zwecksam zittert. Die neue Hure macht jetzt unter jeder Falle wieder ihre Beine breit. Stapelten sich ja die Kirchentage. Bei dem in Erfurt waren wieder die kleinlichen Behinderungen durch die örtliche Staatsbürokratie zu spüren. Polizeikontrollen, Zensureingriffe und Schikanen. Das Wort Perestroika musste aus dem Programmheft gestrichen werden. Kein Zufall, dass etwa 20 Ausreisewillige auf die Idee kamen, ein Sit-In im Erfurter Dom zu veranstalten. Aber Umkehr führt weiter und kehrt um und glaubt an das Evangelium. Unter diesem Titel stand der Kirchentag in Erfurt. Und das kann man denn gleich auch als Aufforderung an die Ausreisewilligen verstehen. Beim Rostocker Kirchentag kritisierte Oberkonsistorialpräsident Manfred Stolpe die mangelhafte Demokratie und die Rechtsunsicherheit in der DDR. Ohne Perestroika geht es nicht. Wir werden als Kirche sagen müssen, es muss auch mehr erkennbar sein, die Veränderung. Es genügt nicht, dass von verantwortlicher Seite die Vorstellung besteht, wir wollen verbessern, aber wir machen das in einer großen Vorsicht, vielleicht so, dass die Leute gar nicht viel merken davon. Menschen müssen sehen, wo sich etwas verändert, und Menschen müssen vermutlich sehr bald auch einmal erfahren, dass Reformpolitik auch so etwas wie einen qualitativen Sprung machen kann, der für alle dann auch ein Anstoß sein wird, diese Politik mit zu unterstützen. Soweit Manfred Stolpe. Auf dem offiziellen Kirchentag gab es übrigens eine Kirche nur für Frauen. In der Luthergemeinde waren Männer ausgeschlossen. Beim gleichzeitig stattfindenden Kirchentag von unten war so etwas nicht zu finden, wie Teilnehmerinnen beklagten. Im Gegenteil. Im Keller der Christuskirche hingen Bilder aus, die nichts anderes zeigten als Busen, Busen, Busen. Prompt entflammte denn auch die Diskussion über die Freiheit der Kunst und Sexismus. Nach ein paar Stunden war die Malerei verschwunden. Überhaupt scheint sich der Kirchentag von unten in Sachen Glasnost auf SED-Kurs befunden zu haben. Das behaupten zumindest einige Kritiker der Vorbereitungsgruppe. Man tat sich schwer mit der Öffentlichkeit. Und so war es auch nicht möglich, Meinungen und Positionen auf Band festzuhalten. Böse Zungen behaupten, der Kirchentag von unten sei nichts anderes gewesen als eine Punkfete mit Diskussionseinlage. Dank des großzügigen Alkoholverkaufs wimmelte es auch bald von betrunkenen Punks, die ihre Angst vor einem Skinhead-Überfall offensichtlich mit Bier betäuben mussten. Insgesamt hat man sich mit der Vorbereitung des Kirchentags von unten viel Mühe gegeben. Es ist aber nicht so abgelaufen, wie es sich die Organisatoren gewünscht haben. Zum Beispiel Freitagabend. Da gab es eine Arbeitsgruppe zu Menschenrechtsfragen. Der Tenor der Diskussion war, man solle nicht ausreisen. Es gibt in der DDR noch viele Möglichkeiten, die meisten würden sie nur in Unkenntnis ihrer Rechte nicht wahrnehmen. Am Ende stellte sich dann heraus, dass die meisten Arbeitsgruppenteilnehmer Antragsteller waren, die sich Tipps erhofften. Pech für beide Seiten. Samstag früh fand die Arbeitsgruppe IWF und Weltbank statt. Nach einem einleitenden Referat, so erzählten aufmerksame Beobachter, plätscherte die Diskussion niveaulos über die Runden. Den Initiatoren war ihre Enttäuschung anzumerken. Zur Diskussion stand übrigens die Potsdamer Erklärung zum Internationalen Währungsfonds, die wir jetzt der Einfachheit halber einspielen. Im September 1988 wird die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank in West-Berlin stattfinden. Aus diesem Anlass tagte vom 3. bis 5. Juni 1988 in Potsdam ein DDR-weites Seminar, auf dem wir Probleme des gegenwärtigen Weltwirtschaftssystems diskutierten. Dabei wurde unter anderem hervorgehoben, dass die Schulden der Dritten Welt sich derzeit auf mehr als 1 Billion US-Dollar belaufen. Es steht fest, dass diese Schulden trotz positiver Handelsbilanz nicht rückzahlbar sind und überdies die Exporterlöse nicht einmal für die Zinszahlung ausreichen. Aber gerade diese ungeheure Zinslast ist es, die jene Länder heute in ständiger Abhängigkeit hält und immer größere Teile ihrer Bevölkerung in wachsende Armut drängt. Eine entscheidende Ursache dafür liegt, wie Erich Honecker im März 1986 gegenüber der mexikanischen Tageszeitung Excelsior unterstrich, in der untergeordneten ungleichen Stellung der Entwicklungsländer in der kapitalistischen Weltwirtschaft von heute, in der neokolonialistischen Ausbeutung durch transnationale Monopole. Die jüngsten Entwicklungen in Jugoslawien, Polen, Ungarn und Rumänien verdeutlichen, dass auch realsozialistische Länder durch ihre unbewältigten wirtschaftlichen Probleme in den Sog von Entwicklungen auf dem internationalen Kapital- und Geldmarkt geraten. Der direkte und indirekte Druck von IWF, Weltbank und großer Privatbanken ruft auch in solchen Ländern bevölkerungsfeindliche Maßnahmen auf den Plan. Die mit der Kreditvergabe verbundenen Empfehlungen oder Auflagen gegenüber diesen Ländern sind im Kern dieselben wie die IWF-Diktate gegenüber verschuldeten Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, wie zum Beispiel Verbesserung der Investitionsbedingungen, insbesondere für das ausländische Privatkapital, drastische Einschränkungen im Sozialbereich und der Abbau von Subventionen, unter anderem für Grundnahrungsmittel. Die Folgen sind Preiserhöhung, Versorgungskrisen, Arbeitslosigkeit, Lohnstopp, welche heute große Teile der Bevölkerung vieler betroffener Länder unter das Existenzminimum gedrückt haben. Wir sind davon überzeugt, dass jetzt mehr denn je alle progressiven und demokratischen Kräfte gemeinsam in die Verantwortung gerufen sind. Wir unterstützen deshalb die Fuldaer Erklärung zur IWF-Weltbank-Kampagne 1988, die auf dem 11. Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen vom 28. bis 31. Mai 1987 verabschiedet wurde. Wir unterstützen insbesondere die in dieser Erklärung erwähnte Forderung nach Streichung der Schulden, die von der betroffenen Bevölkerung in der dritten Welt erhoben wird. Die Bildung eines Schuldnerkartells kann ein erster Schritt sein, um dem Gläubigerkartell eine Kraft entgegenzustellen. Die Lasten der Verschuldungskrise, die vor allem durch die IWF-Auflagenpolitik verstärkt werden müssen, nach dem Verursacherprinzip von denen getragen werden, die dafür verantwortlich sind und daran verdienen. Doch dies wird nicht ohne eine tiefgreifende Veränderung kämpfen. Deshalb fordern wir von der Regierung der DDR, dass sie sich auf die Maxime internationaler Solidarität aus sozialistischer Verantwortung besinnt und die Praktiken dieser Mordmaschine anprangert. Wir erwarten, dass den Teilnehmern der Jahrestagung von IWF und Weltbank im September 1988 keine Unterstützung gewährt wird. Denn wir gehen davon aus, dass die Organisatoren dieser Jahrestagung die zuständigen Behörden der DDR um die Bereitstellung diverser Hotelplätze und Fuhrparks einschließlich des erforderlichen Sicherheitsaufwandes ersucht haben. Wir fordern alle politisch verantwortlichen, gesellschaftlichen Kräfte und die Kirchen in der DDR auf, sich mit dem durch die rücksichtslosen Maßnahmen unter anderem von IWF und Weltbank in Armut gestürzten Teil der Weltbevölkerung zu solidarisieren. Wir rufen die genannten Kräfte dazu auf, alle ihre Möglichkeiten zu nutzen, um mit ihren spezifischen Mitteln alle Menschen in der DDR zu informieren und zu aktivieren, sowie eine Aktionswoche vom 23. bis 30. September 1988 zu gestalten. Die Klappe nie geschlossen. Alle Träume vom Welt kosten Geld. Alles Geld dieser Welt kostet gerne ihre Jugend in der Ferne. Alle Träume vom Geld kosten Geld. Alles Geld dieser Welt kostet Geld. Thank you. Geld kosten Geld! Die Gruppe Fabrik mit auf dem Bonzenstrich. Wir bleiben noch beim Kirchentag von unten und da wurde noch eine Erklärung verabschiedet. Diese befasst sich mit dem Lenin-Dreieck, jenem kuriosen Gebiet, das sich von mir aus gesehen diesseits der Mauer befindet, aber zur DDR gehört. Das Dreieck ist besetzt und heißt fortan Norbert-Kubert-Dreieck, benannt nach einem ehemaligen DDR-Bürger und dann Kreuzberger Demonstrant, der im vergangenen Jahr festgenommen wurde und sich in der Haftanstalt umgebracht hat. Wer regelmäßig Welt am Draht hört, kennt sicher die Rubrik Unser täglich Kubert, wo es die neuesten Infos gibt. Wir befassen uns jetzt mit der Solidaritätserklärung des Kirchentags von unten zum Norbert-Lené-Kubert-Dreieck. Seit dem 26. Mai dieses Jahres halten Mitglieder der Westberliner Bürgerinitiative Westtangente das sogenannte Lené-Dreieck besetzt, das sich am Potsdamer Platz direkt an der Staatsgrenze der DDR und auf dem Gebiet der DDR liegt. Das Gelände wurde von der Regierung der DDR für 76 Millionen Westmark zum 1. bzw. 15. Juli an den Westberliner Senat verkauft. Dieser will das Gebiet nutzen, um sein lange geplantes, jahrelang durch Bürgerinitiativen boykottiertes Schnellstraßenprojekt Westtangente durchzuführen. Beginnend mit dem Lené-Dreieck soll der Tiergarten umgekrempelt werden. Damit werden die Weichen erneut auf längst überholte Konzepte der autogerechten Stadt gestellt. Seit Jahren ausgearbeitete Projekte eines umweltfreundlichen und für alle zugänglichen Nahverkehrs für West-Berlin mit S- und U-Bahn, Bus und Fahrrad werden verworfen und stattdessen sechsspurige Betonpisten für die stinkenden Blechkisten der wohlhabenden zwei Drittel der Bevölkerung in die Landschaft geklotzt. Daneben hat der Bau der Westtangente nach aktuellen Gutachten nicht nur katastrophale Folgen für das Lené-Dreieck, auch der ökologisch wichtigste Teil des Westberliner Tiergartens wird dabei zerstört werden. Wir stellen fest, dass die DDR-Regierung mit dem Verkauf des Lené-Dreiecks der reaktionären Betonpolitik des Westberliner Senates direkt in die Hände arbeitet. Wir solidarisieren uns mit den Besetzern des Lené-Dreiecks. Wir fordern Nichtauslieferung des Lené-Dreiecks an den Westberliner Senat oder nur unter der Bedingung der Aufgabe der Schnellstraßenpläne. Zweitens, endlicher Beginn einer fußgänger- und fahrradfreundlichen Verkehrspolitik in beiden Teilen Berlins unter breitester Mitwirkung der Bevölkerung. Drittens, Ende des Ausverkaufs von Gebieten, Kulturgütern und Ressourcen der DDR an das westliche Ausland. Ende des Imports von westlichem Giftmüll. Wir standen zu Pfingsten da unter den Linden. Na wo schon? Im Osten vom Brandenburger Tor. Der Westwind, der Tröster lud von seinem Rücken. Das Rockfest von drüben leis in unser Ohr. Das Tor war geschlossen, wie an jedem anderen Ruhetag in dieser halbtoten Stadt. Wir fühlten uns wieder gehörig betrogen und hatten die Mauer am Tore so satt. Wir kamen nicht alle aus gleichen Gründen. Nicht alle hier lockte der gleiche Ton. Und was für den einen nach Popcorn schmeckte, das roch für den anderen nach Rebellion. Denn zwischen die Steine und unsere Ohren marschierten mit Knüppeln aus Gummi und Stahl. Gerade in jener Lauthalsen Hauptstadt des Friedens die Friedensbehüter vom Staatspersonal. Jetzt sollten wir folgsam nach Hause gehen, ins deutschdemokratische Federbett. Da knackte die Mauer in unseren Köpfen, da brüllten so viele, die Mauer muss weg. Ich konnte nicht schreien, ich konnte nur sehen, sah, wie der Kelch sich zum Überlauf neigt. Und weil wir uns nicht mehr dressieren ließen, da haben die Herren uns die Waffen gezeigt. Ich sah hinter dreifacher Uniformkette im Halbdunkel jene berechnende Larve. Die peilte das Ziel und dann holten die Hunde aus unserer Mitte die schreienden Schafe. Dann sangen wir laut die Internationale, die sonst immer fremd aus den Kehlen uns kam. auch jetzt, als die Knüppel der Bullen dirigierten, da konnten den Sinn wir der Worte erahnen. Der wahrhaftig Internationale ist leider halt doch nur der Knüppelknaub. Das hat er gelernt von den Machtverwaltern im Westen und haut hier genauso gut drauf. Wir wussten das ja aus den Fernsehkanälen und liefen nach Mitternacht dann davon. Die Göttin des Friedens ganz hoch auf dem Tore zuckt nur mit den Schultern, das kannte sie schon. Das war jetzt wie versprochen die Ausnahme Stefan Kraftschick, das Pfingstlied passend zum Kuba-Dreieck. Zeitgleich mit dem Kirchentag von unten gab es in Berlin die Friedenswerkstatt. Die Friedenswerkstatt ist ein aus der Friedensbewegung hervorgegangenes Forum für basisdemokratische Gruppen. Miteinander streiten, solidarisch leben war das Motto der diesjährigen Friedenswerkstatt auf dem Gelände der Erlöserkirche. Im letzten Jahr gab es zwar auch eine Friedenswerkstatt, aber nicht in der Erlöserkirche und auch erst im November. Die Kirchenleitung hatte wohl keinen Bock auf Zoff mit dem Staat. Deshalb wurde es schon als Erfolg bewertet, dass es in diesem Jahr möglich war. 1.000 bis 2.000 Teilnehmer tummelten sich in und um die Erlöserkirche. Gruppen, die zu zwei Drittel Welt, Umwelt und Frieden arbeiten, stellten sich vor. Diskutiert wurde auch hier über IWF und Sondermüllbeseitigung und natürlich auch über den Staat. Auf Anregung einer Gruppe von Wehrdienstverweigerern kam es dann zu einer Enthüllung. Die Plastik, der unbekannte Deserteur, wurde im Garten der Erlöserkirche vorgestellt. Der unbekannte Deserteur ist ein riesiger Doppel-T-Stahlträger, längsseits aufgeschweißt und auseinandergebogen. Im selben Garten trollten sich dann die lieben Kleinen im Sandkasten. Friedlich nebeneinander präsentierten sich auch die Umweltblätter und das neueste Pressewerk der Arche, die Arche Nova. Obwohl gut unterrichtete Kreise wissen, dass es zwischen beiden Gruppen weniger friedlich zugeht. Was die Umweltblätter sind, dürfte mittlerweile jedem Glasnost-Hörer bekannt sein. Wir befassen uns zum Schluss dieser Sendung kurz mit dem Infoblatt 1 des ökologischen Netzwerks Arche, die Arche Nova. Arche Nova und Arche Info. Den Prinzipien von Glasnost und Perestroika verpflichtet, will Arche Nova und Arche Info berichten und informieren über Umweltprobleme, Belastungen und Zerstörungen in unserem Land und über die Zusammenhänge und Auswirkungen dieser Probleme auf das soziale, kulturelle und politische Leben in unserer Gesellschaft. Dabei werden vorrangig solche sozioökologischen Probleme benannt, die gesamtgesellschaftlicher Natur sind und sich nicht durch Ökoratschläge für individuelles Verhalten beseitigen lassen. Das riecht nach Skandaljournalismus, ist es in einigen, vielen Fällen auch, aber die schonungslos kritische und offene Analyse unserer Umweltsituation schließt auch die Vorstellung und Diskussion neuer und alternativer Denkansätze und Konzepte zur Lösung dieser Probleme ein. Arche Nova wird problematisieren, meckern und streiten, aber als Forum für ökologische Gestaltung in Umwelt und Gesellschaft vor allem konstruktiv am Leben in der DDR mitwirken. Arche Nova will den Informationsfluss verbessern und die Zusammenarbeit in Sachen Umwelt im kirchlichen Bereich fördern. Dazu sind subjektive Schilderungen, Berichte, Reportagen und genaue Analysen zur Situation unserer Umwelt vonnöten. Schließlich sind wir bei Eingaben entsprechend der Landschaftsschutzverordnung zum Nachweis der Schäden verpflichtet, obgleich der bekannte Ministerratsbeschluss dies rückgängig zu machen scheint. Alle, die daran mitarbeiten wollen, sind willkommen, egal ob es Mitglieder anderer kirchlicher, alternativer und autonomer Basisgruppen oder kirchliche oder gar staatliche Vertreter sind. Niemand wird ausgegrenzt. Jede Arche Nova wird ein bis zwei thematische oder regionale Schwerpunkte haben. In der vorliegenden ist es anlässlich des Weltumwelttages der mitteldeutsche Raum mit seinen gravierenden Umweltproblemen. Entsprechend unserer Absicht werden Betroffenheitsberichte durch medizinische Untersuchungen und chemische Analysen des Abwassers objektiviert und mit dem Vorstellen der Entschwefelungsmethoden und eines Energiekonzeptes Lösungsansätze geboten. Entsprechend des Presserechtes der DDR ist Arche Nova kein Periodikum, wird unregelmäßig im Durchschnitt alle 2 bis 3 Monate ohne Nummerierung, aber mit Impressum erscheinen und über die landeskirchlichen Anlaufstellen an haupt- und ehrenamtliche kirchliche Mitarbeiter sowie kirchliche Basisgruppen landesweit verteilt. Arche Info erscheint ebenfalls unregelmäßig und zu besonders festlichen oder schwerwiegenden Anlässen. Es ist vor allem ein Info für die landeskirchliche Region Berlin-Brandenburg. In Leipzig wurde ebenfalls eine erste regionale Arche Info herausgegeben. Vielleicht findet dies Nachahmung in den anderen landeskirchlichen Bezirken. Survival Instinct aus Berlin. Ein Westhörer hat sich beschwert, dass wir die Beiträge unkommentiert abspielen. Aber das ist ja genau der Witz an dieser Sendung. Radio Glasnost Beiträge werden hier nur zusammengestellt, geschrieben oder produziert werden sie in der DDR. Und wer das nicht aushält, der kann ja 100,6 hören. Electro Artists sind jetzt die letzte Band bei Radio Glasnost. Die nächste Sendung ist am 25. Juli 1988. Redaktion und Aufnahmeleitung hatte Dieter Rülf. Technik fuhr Frank Holzkamp. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach. Tschüss, bis zum nächsten Mal.